Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 25, Tegel, den 12. Oktober 1795. Mit ungeduldigem Verlangen habe ich, liebster Freund, die beiden letzten Posttage Briefen von Ihnen und dem 9. Horenstück entgegengesehen, und fast befürchte ich, dass ein neuer Anfall von Kränklichkeit die Ursache Ihres Stillschweigens ist. Reißen Sie mich bald aus dieser Besorgnis und lassen Sie mich hören, dass Sie heiter und gesund sind. Mit meiner Frau geht es viel besser, ob sie gleich noch nicht ganz hergestellt ist. Mit meiner Mutter wieder schlimmer, und so ist es ein ewiges Wechseln derselben unangenehmen Vorfälle. Ich selbst bin, bis auf einen starken Schnupfen, recht wohl und ziemlich fleißig beschäftiget. Ich lebe hier eigentlich in großer Einsamkeit und beinahe in gleich großer mit Ihnen. Nur selten bekomme ich einen Besuch, und dies Alleinsein ist mir sehr wohltätig. Von Körner habe ich seit dem Ihnen einmal mitgeteilten Briefe keine Nachricht. Ich hoffe, er ist an seinem hohen Beitrag fleißig und freue mich sehr auf seine Ansicht der lyrischen Poesie. Gessler ist im Begriff, nach Italien zu gehen. Die große Sehnsucht, nach Italien zu reisen, und der Wirbel, der gerade jetzt mehrere meiner Bekannten mit fortreißt, macht mich oft beinahe lachen. Bei so vielen trifft es sehr ein, dass sie in der Ferne suchen, was sie so nahe finden könnten. Mir scheint fast unter allen Ländern Italien dasjenige zu sein, was nur auf die wenigsten recht wohltätig wirken kann. Die Hauptsache ist und bleibt doch da der Kunstgenuss, und wie wenige sind hierin so weit, dass sie gerade die Antike brauchen, ja nur zu verstehen vermögen. Außerdem aber bietet dies Land demjenigen, der nicht sehr viel aus sich selbst schöpfen kann, nur sehr wenig da. England, Frankreich und jedes Land, in dem viel Industrie, ein mannigfaltiger Umtrieb der Dinge und Menschen und ein hochkultiviertes bürgerliches Leben ist, gibt auch dem mittelmäßigen Kopf Stoff zum Nachdenken und bereichert ihn wenigstens mit allerlei Kenntnissen. Italien hingegen muss Leute dieses Schlags sehr leer lassen, und gewöhnlich sieht man sie auch nur leere Bewunderung und eitles Geschwätz zurückbringen. Mich selbst, da in mir der Kunstsinn wenig geübt ist, würden diese Betrachtungen bedenklich machen, gerade zuerst diese Reise zu wählen. Aber außerdem, dass es mir in der Tat mehr um den Lebensgenuss in einem milden Klima und einer schönen, reichen Natur zu tun ist, erwarte ich auch eine große Erweiterung meiner Menschenkenntnis aus dem Studium dieser Nation. Soviel ich sie jetzt kenne, muss sie mit und neben aller Kultur sehr viel ursprüngliche, natürliche Menschheit zeigen, wenngleich, da die sinnlichen Triebe und Anlagen vorzüglich ausgebildet scheinen, keine sehr hohe. Sie muss formloser sein als irgendeine andere Nation und daher äußerst zweckmäßig, gewisse Seiten der Menschheit aus ihr kennenzulernen. Sie muss darin sehr mit den Alten übereinkommen, gleichsam ihr zurückgebliebener Schatten sein. Von dieser Seite greift sie so in alles ein, was mich interessiert und beschäftigt, dass ich einer anschaulichen Kenntnis von ihr mit großem Verlangen entgegensehe. Leben Sie herzlich wohl, innigst geliebter Freund, Ihr H.